Abschnitt 19 aus Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde von Felix Salten. Abschnitt 19. Alle merkten bald, dass Gobo eine Lebensgewohnheit hatte, die ihnen seltsam und bedenklich schien. Er schlief bei Nacht, wenn die anderen wachten und umhergingen. Des Tages aber, während die anderen ihre Verstecke suchten, um zu schlafen, war er munter und ging spazieren. Ja, er trat, wann er wollte, ohne Zögern, aus dem Dickicht und stand in hellem Sonnenlicht seelenruhig mitten auf der Wiese. Bambi konnte nicht länger dazu schweigen. »Denkst du denn gar nicht an die Gefahr?« fragte er. »Nein«, antwortete Gobo einfach, »für mich gibt es keine.« »Du vergisst, mein lieber Bambi«, mengte sich Gobos Mutter ein, »du vergisst, dass er sein Freund ist. Gobo darf sich mehr erlauben als du oder wir anderen.« Und sie war sehr stolz. Bambi sagte nichts mehr. Eines Tages bemerkte Gobo zu ihm, »weißt du, mitunter kommt es mir seltsam vor, dass ich hier so esse, wann ich will und wo ich will.« Bambi verstand nicht. »Was soll daran seltsam sein?« »Das tun wir doch alle.« »Ja, ihr«, meinte Gobo überlegen, »aber mit mir ist das etwas anderes. Ich bin gewohnt, dass man mir mein Essen bringt und mich ruft, wenn es bereit ist.« Bambi sah Gobo mitleidig an, sah Tante Ena an, Faline und Marina. Aber sie lächelten nur und bewunderten Gobo. »Ich glaube«, begann Faline, »du wirst dich schwer an den Winter gewöhnen, Gobo. Bei uns hier draußen gibt es im Winter kein Heu, keine Rüben und keine Kartoffeln.« »Das ist wahr«, antwortete Gobo nachdenklich. »Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ich kann mir auch gar nicht mehr vorstellen, wie das ist. Es muss schrecklich sein.« Bambi sagte ruhig, »es ist nicht schrecklich, es ist nur schwer.« »Nun«, erklärte Gobo großartig, »wenn es mir zu schwer wird, gehe ich einfach wieder zu ihm. Warum soll ich denn hungern? Das habe ich wirklich nicht nötig.« Bambi wandte sich ohne ein Wort ab und ging fort. Als Gobo dann wieder mit Marina allein war, begann er über Bambi zu reden. »Er versteht mich nicht«, sagte er. »Der gute Bambi glaubt, ich bin immer noch der dumme kleine Gobo, der ich früher einmal war. Er kann sich noch immer nicht damit abfinden, dass ich etwas Besonderes geworden bin. Die Gefahr! Was hat er nur mit der Gefahr? Er meint es ja gewiss recht gut mit mir, aber die Gefahr, das ist etwas für ihn und seinesgleichen, nicht für mich.« Marina stimmte ihm bei. Sie liebte ihn und Gobo liebte sie und sie waren beide sehr glücklich. »Siehst du«, sprach er zu ihr, »niemand versteht mich so gut wie du. Allerdings, ich kann mich ja nicht beklagen. Man achtet und ehrt mich allgemein, aber du verstehst mich am besten. Die anderen, wenn ich ihnen noch so oft erzähle, wie gut er ist, sie hören mich an, sie denken gewiss nicht, dass ich lüge, doch sie bleiben dabei, dass er furchtbar sein muss.« »Ich habe immer an ihn geglaubt«, sagte Marina schwärmerisch. »So«, erwiderte Gobo gleichhin. »Erinnerst du dich«, fuhr Marina fort, »an jenen Tag, an welchem du im Schnee liegen bliebst? An jenem Tag sagt ich, er werde einmal zu uns in den Wald kommen und mit uns spielen.« »Nein«, erwiderte Gobo gedehnt, »daran kann ich mich nicht erinnern.« Ein paar Wochen verstrichen und ein Morgen dämmerte, da fanden sich Bambi und Faline, Gobo und Marina, in der alten heimatlichen Haseldickung zusammen. Bambi und Faline kamen eben von ihrer Wanderung heim, waren an der Eiche vorbeigegangen und wollten ihr Lager aufsuchen, als sie Gobo und Marina begegneten. Gobo war im Begriff, auf die Wiese hinauszugehen. »Bleib doch bei uns«, sagte Bambi. »Die Sonne wird gleich herauf sein. Jetzt geht niemand mehr hinaus ins Freie.« »Lächerlich«, spottete Gobo, »wenn niemand geht, ich gehe.« Er schritt weiter, Marina folgte ihm. Bambi und Faline waren stehen geblieben. »Komm«, sagte Bambi voll Ärger zu Faline, »komm, er soll machen, was er will.« Sie wollten weiter. Da schrillte draußen auf der anderen Seite der Wiese der Häher, laut und warnend. Mit einem Ruck kehrte Bambi um und rannte Gobo nach. Knapp vor der Eiche holte er ihn und Marina ein. »Hörst du?« rief er ihn an. »Was denn?« fragte Gobo verdutzt. Wieder schrillte der Häher vom anderen Rande der Wiese herüber. »Hörst du nicht?« wiederholte Bambi. »Nein«, sagte Gobo ruhig. »Es ist Gefahr«, drängte Bambi. Jetzt scharkerte eine Elster hell auf, gleich nachher wieder eine und augenblicklich hinterdrein eine dritte. Dazwischen kreischte der Häher noch einmal und hoch aus den Lüften gaben die Krähen Signale. Faline begann ihr zu bitten, Geh nicht hinaus, Gobo, es ist Gefahr. Selbst Marina bat, bleib hier, mir zuliebe, bleib heute hier, es ist Gefahr. Gobo stand da und lächelte überlegen. Gefahr, Gefahr, was kümmert das mich? Bambi hatte einen Gedanken, den die Not des Augenblicks ihm eingab. Lass wenigstens Marina zuerst hinaus, damit wir wissen, er hatte noch nicht vollendet, da war Marina schon hinausgeschlüpft. Sie standen alle drei und schauten ihr nach. Bambi und Falline atemlos, Gobo mit offenkundiger Geduld, als wollte er den anderen ihren närrischen Willen lassen. Sie sahen, wie Marina Schritt vor Schritt in die Wiese trat, langsam, das Haupt erhoben, mit zögernden Beinen. Sie spähte und witterte nach allen Seiten. Plötzlich eine blitzschnelle Wendung, ein hoher Sprung, und wie vom Sturm gefegt, stob sie in die Dickung zurück. Er ist da, flüsterte sie mit einer vor Entsetzen erstickten Stimme. Sie bebte am ganzen Leibe. Ich habe ihn gesehen. Er ist da, stammelte sie. Dort drüben, bei den Erlen steht er. Fort, rief Bambi, auf der Stelle fort. Komm, flehte Falline. Und Marina, die fast nicht mehr sprechen konnte, flüsterte. Ich bitte dich, Gobo, komm jetzt. Ich bitte dich. Aber Gobo blieb ruhig. Lauf doch, so viel ihr laufen könnt, sagte er. Ich hindere euch ja nicht. Wenn er da ist, will ich ihn begrüßen. Gobo war nicht zu halten. Sie blieben und sahen, wie er hinausging. Sie blieben, denn seine große Zuversicht übte einen Zwang auf sie, und zugleich hielt die ungeheure Angst um ihn sie fest. Sie konnten sich nicht von der Stelle rühren. Gobo stand frei auf der Wiese, sah umher und suchte die Erlen. Jetzt schien er sie gefunden, jetzt schien er ihn erblickt zu haben. Da krachte der Donnerschlag. Gobo wurde von dem Knall in die Höhe gerissen, machte jählings kehrt und flog in geschleuderten Sätzen zurück ins Dickicht. Sie standen noch vom Schreck gelähmt, als er herankam. Sie hörten seinen Atem pfeifen, wandten sich mit ihm, der nicht innehielt, sondern in besinnungslosen Sätzen weiterstürmte, nahmen ihn in ihre Mitte und ergaben sich der vollen Flucht. Gleich darauf aber brach Gobo zusammen. Marina stand sofort still, ganz nahe bei ihm, Bambi und Falline etwas weiter weg, fluchtbereit. Gobo lag mit aufgerissener Flanke und blutig herausgequollenen Eingeweiden. Er hob das Haupt in drehender, matter Bewegung. »Marina«, sagte er mühsam, »Marina, er hat mich nicht erkannt.« Die Stimme zerbrach ihm. Es rauschte ungestüm und rücksichtslos im Gebüsch von der Wiese her. Marina senkte ihr Haupt zu Gobo. »Er kommt«, flüsterte sie dringend. »Gobo, er kommt. Kannst du nicht auf und mit mir?« Gobo hob wiederum schwach in drehenden Bewegungen den Hals, schlug zuckend mit den Läufen und blieb liegen. Prasselnd, knackend und rauschend teilten sich die Büsche und er trat heran. Marina sah ihn ganz nahe. Langsam wich sie zurück, entschwand hinter dem nächsten Gestrüpp, eilte zu Bambi und Falline. Einmal noch wandte sie sich um, da sah sie, wie er sich über den Gestürzten hinbeugte und nach ihm griff. Dann hörten sie Gobos klagenden Todesschrei. Ende von Abschnitt 19, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, Juli 2024.